Danke, Vater, dass du uns den Himmel geöffnet hast und damit diesen Raum des echten, wahren Lebens, Herr, deines Herrlichkeitslebens, Herr. Danke, dass wir nicht irgendwo zu Hause sind in irgendeiner Lehre oder in irgendetwas, sondern dass wir zu Hause sind im Leben. Halleluja, wir sind zu Hause im Leben, im Herrlichkeitsleben. Halleluja, das ist dein Zuhause. Christsein ist nicht eine Lehre in erster Linie, sondern Christsein ist ein Leben. Christsein ist auch nicht in erster Linie ein Lebensstil im Sinne von das mache ich und das mache ich nicht und das mache ich und das mache ich nicht, sondern Christsein ist in erster Linie eine Lebenssubstanz, die in dich hineingekommen ist. Halleluja. Amen. Sag mal, das Leben ist in mir. Das Leben ist in mir. Die Substanz des Lebens ist in mir. Jesus, das Leben, lebt in mir. Und er zeigt mir in allem die klare Sicht der Liebe. Er gibt mir Augen der Liebe, Augen des Herzens, eine klare Sicht, um zu sehen. Sein Wort zu sehen, die Wahrheit zu sehen, mich zu sehen, so wie das Wort es sagt, und die Menschen zu sehen, so wie Gott sie sieht. Danke für diese klare Sicht der Liebe. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand neben dir, er gibt dir die klare Sicht der Liebe. Ganz klar. Ganz klare Sicht. Ganz klare Sicht der Liebe. Die Liebessicht ist so klar, weißt du? So klar. Klarer als, weißt du, der Verstand kann es dir nie so klar machen wie die Liebe. Der Verstand ist nicht die Institution, die Klarheit gibt. Sondern es ist der Geist, es ist die Liebe in dir. Halleluja. Also bevor du jetzt zu deinem Platz gehst, drück einfach nochmal jemand ganz kräftig und sag einfach, hey, ich liebe dich mit dieser Klarheit der Liebe deines Vaters. Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn deines Vaters. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann darfst du einen Platz suchen. Halleluja. Halleluja. Wenn hier in den Mittelblöcken überall die Plätze besetzt sind, dann können wir den drüberen Block natürlich auch aufmachen. Das ist klar. Also ihr müsst nicht hinten anstuhlen, sondern ihr könnt euch natürlich dann auch in diesen Block setzen. Wir wollten nur, dass einfach die Leute möglichst kompakt sitzen, ja? So, dass man den Hals am nicht zu weit drehen muss. Halleluja. Halleluja. Oh, jo, jo. Sag mal irgendjemand neben dir nochmal, herzlich willkommen im Herrlichkeitsleben. Weißt du, das ist, worum es geht. Ich habe es vorher zu jemandem gesagt im Gespräch. Ich habe gesagt, weißt du, es ist mir nicht so wichtig, welche genauen lehrmäßigen Aussagen jemand im Mund herumführt, obwohl die Lehre wichtig ist. Verstehst du? Versteh mich nicht falsch. Ich bin gegen schiefe Lehren. Absolut. Ich bin für die Klarheit des Wortes Gottes. Aber noch wichtiger als die richtigen Worte im Mund ist mir das Leben, das hervorkommt. Amen. Es geht alles ums Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben war das Ziel von dem Ganzen. Er hat gesagt, er ist der Weg. Wohin ist er der Weg? Ins Leben. Er ist die Wahrheit. Warum? Wofür ist er die Wahrheit? Damit auf der Basis der Wahrheit das Leben hervorkommt. Weil ohne die Wahrheit kommt das Leben nicht hervor. Amen. Es gibt kein Leben außerhalb der Wahrheit. Amen. Aber das Ziel von dem Ganzen war immer das Leben. Sag mal, das Leben. Oh, also diese Herrlichkeitslebensschule ist unter anderem oder ganz wesentlich dafür da, dich so lebendig zu machen, wie man dich nur lebendig machen kann, geistlich. Amen. So lebendig, verstehst du? So lebendig, weil Gott ist so unendlich lebendig. Das Herrlichkeitsleben Gottes, weißt du, ist nicht einfach irgendein ein totes Leben, wo du irgendwo auf der Wolke 7 sitzt und Harfe spielst oder so irgendwas. Sondern es ist lebendig. Da ist was los. Halleluja. Sag's deinem Nachbarn, mach dich darauf gefasst, in Bewegung gesetzt zu werden. Das Herrlichkeitsleben Gottes ist immer in Bewegung. Ist immer in Bewegung. Wer das Herrlichkeitsleben Gottes wirklich lebt, ist immer in Bewegung. Du bist heute schon woanders, wie du vor einem Jahr warst. Und du wirst in einem Jahr hoffentlich wieder wo ganz anders sein, als du heute bist. Nicht unbedingt örtlich, verstehst du? Du kannst immer noch im gleichen Haus wohnen oder in der gleichen Wohnung. Aber geistlich bist du definitiv dann einen Schritt weiter. Weil das Herrlichkeitsleben ist immer in Bewegung. Und ich habe das letzte Mal begonnen, darüber zu lernen, über diesen entscheidenden Schlüssel, der uns in dieses Herrlichkeitsleben führt. Und ich habe gesagt, dieser entscheidende Schlüssel, oder schon die letzten zwei Mal, dieser entscheidende Schlüssel ist das Bewusstsein. Das bewusste Sein. Da ist die Grundlage für dein Leben. Die Grundlage für Leben ist immer Bewusstsein. Du kannst nicht eine gewaltige Freude ausstrahlen, wenn in deinem Grundbewusstsein totale Traurigkeit und Depression ist. Als Beispiel jetzt, rein menschlich gesprochen. Ja? Und so ist es, du kannst nicht dieses Herrlichkeitsleben hervorbringen und dieses Herrlichkeitsleben leben, ohne dass du das entsprechende Bewusstsein hast. Und Bewusstsein hat ganz stark damit zu tun mit der Antwort auf vier Fragen, habe ich gesagt. Ja? Die erste Frage war, ich wiederhole es nochmal, dann geht's noch tiefer rein. Die erste Frage war, wer oder was bin ich durch ihn? Also wer bin ich, ist die entscheidende Frage. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Nicht Schweinchen oder irgend sowas, sondern rosa-rot oder irgendwas. Ich habe immer von dieser Sendung gehört, was bin ich. Ich habe sie aber nie gesehen, aber es ist irgendwie so in mein Bewusstsein eingedrungen im Laufe der Jahre, dass ich es schon immer in den Predigten erwähne, obwohl ich sie selber nie gesehen habe, die Sendung. Und eigentlich gar nicht weiß, worum es geht, ehrlich gesagt. Also, wer bin ich? Was habe ich durch ihn? Wo bin ich zu Hause? Was kann ich durch ihn? Das sind die entscheidenden vier Fragen, auf die das Evangelium letztendlich die Antwort gibt. Das Evangelium ist eigentlich die Antwort auf diese entscheidenden Fragen der Menschheit. Jeder möchte gern wissen, wer er ist. Amen. Wie viele Seminare gibt es in der Welt? Finde deine Identität. Wie viele Psychologen verdienen ihr Geld damit, Leuten zu helfen, ihre Identität zu finden? Ja. Psychiater, was auch immer, Lebenscoaches, Mentoren oder was auch immer, verdienen ihr Geld damit, Leuten zu helfen, ihre Identität zu finden. Das heißt, das tiefste Bedürfnis der Menschheit ist diese Identität. Warum? Weil die Menschheit erkannt hat, wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, wie ich leben kann. Dann weiß ich, was mein Leben ist. Dann habe ich eine klare Orientierung in meinem Leben. Und das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt, die dir die Antwort auf diese Fragen so klar gibt und gleichzeitig so perfekt und so unendlich viel besser, als du es dir jemals gedacht hast. Du bist nämlich viel mehr, als du immer dachtest. Du bist bei weitem mehr als Christ, als ein Sohn Gottes, bist du weit mehr, als du jemals dachtest. Du bist weit wertvoller, als du jemals dachtest. Dir ist weit mehr möglich, als du jemals dachtest. Du hast weit mehr zur Verfügung. Dir gehört viel mehr, als du jemals dachtest. Amen. Ich sag dir was. Dir ist so viel möglich. Dir gehört so viel. Und du bist so unendlich wertvoll, dass es schon zu schön ist, fast um wahr zu sein. Deswegen nennt man es das Evangelium. Amen. Weil das Evangelium ist so gut, dass es für deinen Verstand schon zu schön ist, um wahr zu sein. Und es braucht tatsächlich ein ganzes Leben lang, um in dem Bewusstsein dessen, was Jesus für uns vor 2000 Jahren alles vollbracht hat, so weit hineinzuwachsen, dass 1. Johannes 4, Vers 17 immer mehr Realität wird. Nämlich so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Das ist deine Identität. Jesus ist deine Identität. Sag mal, so wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Das heißt, alles geht um Identifikation. Das Gesetz sozusagen oder der Grundschlüssel zum Verständnis des Evangeliums ist das Gesetz der Identifikation. Das Gesetz der Identifikation. Du bist, was er ist in dieser Welt, weil du zu all dem wurdest, was er stellvertretend für dich wurde, vom Kreuz bis zum Thron. Amen. Ich sag's nochmal, weil manche sind noch beim Abendessen. Ich habe gar nichts gegessen, nein, okay. Ihr fastet immer den ganzen Tag, bevor die Glory Live Schule ist, ne, damit ihr auch so richtig gut vorbereitet kommt. Ja. Okay. Du bist, wie er ist in dieser Welt, weil du im Geist mit Christus vor 2000 Jahren all das wurdest, was er stellvertretend vom Kreuz über das Grab, über die Auferstehung, über die Himmelfahrt bis zum Thron in der Herrlichkeit Gottes, weil du all das wurdest mit ihm. Das ist das Gesetz der Identifikation. Du bist jetzt, wo er jetzt ist, im Geist, weil du vorher im Geist mit ihm all die Stationen durchlaufen hast, die er durchlaufen hat. Amen. Halleluja. Wir haben das letzte Mal gesehen, der erste Punkt, ich gehe einfach nur noch mal ganz kurz, damit wir dann up to date sind. Das ist der erste Punkt, mit dem wir identifiziert sind, die erste Station sozusagen, mit der wir identifiziert sind, ist seine Kreuzigung. Amen. Wir sind, sagt Paulus, mit Christus gekreuzigt. Wir sind also 100% identifiziert mit Jesus am Kreuz und zwar gemäß allem, was unseren alten Menschen betrifft. Unser gesamter alter Mensch, der von der sündigen Natur, ich sag mal, zerfressen war, ist komplett und zu 100% mit Christus am Kreuz gekreuzigt und damit gestorben. Und ich nehme gleich noch mit dazu, er ist auch mitbegraben, das sagt das Wort auch. Ich wiederhole jetzt die Bibelstelle nicht mehr, die habe ich das letzte Mal schon gesagt. Wir sind mit ihm gekreuzigt und wir sind mit ihm begraben. Amen. Dein alter Mensch muss nicht mehr gekreuzigt werden, wenn du dem Evangelium glaubst. Das ist ein Irrtum. Manchmal werden falsche Formulierungen gebraucht. Wir sagen dann manchmal, ja, oh, ich muss noch mein Fleisch kreuzigen und so weiter. Eigentlich musst du dein Fleisch nicht kreuzigen, sondern alles, was du tun musst, ist, du musst das Fleisch dauerhaft für gekreuzigt halten. Weißt du, das ist der Punkt. Weißt du, manche sagen, ja, manchmal steht das Fleisch wieder aus dem Grab auf. Nein, der Punkt ist der, die Frage ist, hältst du es immer noch für gekreuzigt? Siehst du es identifiziert mit dem Kreuz oder siehst du es plötzlich wieder als deins? Verstehst du? Weil das, was gekreuzigt ist, ist zum Tod gekommen und was zum Tod gekommen ist, gehört nicht mehr in dein Leben. Weil jetzt lebst du ja. Du lebst ja ein Auferstehungsleben. Und in dieses Auferstehungsleben gehört das, was gestorben ist, nicht mehr hinein. Es ist gestorben, verstehst du? Es muss nicht ständig wieder neu sterben, sondern alles, was passieren muss, ist, dass du es mit dem Kreuz zur Deckung bringst, dass du es dort dauerhaft hängen siehst. Also du musst nicht, ich sag's nochmal so, du musst nicht die Sünde bekämpfen in deinem Leben, sondern du musst sie einfach für gekreuzigt sehen. Und dich gekreuzigt der Sünde. Du bist der Sünde gestorben. Die Sünde ist dir gestorben, hat mit dir nichts mehr zu tun, gehört nicht zu dir. Amen. Wie siehst du das da? Durch Glauben im Geist. Ist eine geistliche Realität. Du siehst dich gekreuzigt oder du siehst die Sünde gekreuzigt mit Jesus am Kreuz. Und somit ist es in dem Moment im Glauben Realität. Und du glaubst es und du weigerst dich, irgendwas anderes zu glauben. Und weißt du was, du siehst sogar das, was du vielleicht nicht mal für Sünde hältst in deinem Leben, aber was einfach auch dein alter Mensch war, siehst du auch für gekreuzigt. Du siehst überhaupt deinen ganzen alten Ego, siehst du 100% für gestorben mit Christus. Du bist 100% mit ihm identifiziert im Kreuz, damit du 100%, und dann kommen wir heute schon zum nächsten Punkt, damit du 100% identifiziert leben kannst mit ihm in der Auferstehung. Amen. Die Kraft der Auferstehung ist eigentlich die Kraft des Kreuzes. Die Kraft für die Auferstehung fließt vom Kreuz. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuzigung. Amen. Sonst hätte Jesus ja einfach so auferstehen können, hätte sich einfach in sein Bett legen können und sagen können, okay, jetzt schlafe ich ein und dann stehe ich auf. Hätte er auch machen können. Aber es war wichtig, dass er gekreuzigt wurde, weil mit ihm wurdest du gekreuzigt. Mit ihm wurde dein alter Adam gekreuzigt oder deine alte Eva, wenn dir das lieber ist. Die Bibel spricht nur vom Adam, aber es ist egal. Verstehst du? In Christus ist nicht Mann und Frau. Verstehst du? Sag mal zu deinem Nachbarn. Beispiel. Du hast vielleicht total Angst davor, dass du von Menschen abgelehnt werden könntest, als Beispiel. Und weil du Angst hast, abgelehnt zu werden, deswegen fürchtest du dich zum Beispiel, wenn mehrere Leute da sind, irgendwas zu sagen oder so. Du leidest unter Menschenfurcht. Ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht ist eigentlich nur die Angst vor Ablehnung. Richtig? Die Wurzel von Menschenfurcht ist, was könnten die von mir denken, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache und dann denken alle, ich bin komisch. Amen? Das ist die Angst vor Ablehnung. So, das ist dein alter Mensch, weil Jesus war nicht so, sind wir uns einig, okay? Jesus hatte keine Angst davor, was Menschen von ihm hielten. Weder die Pharisäer, noch der Pilatus, noch sonst irgendjemand, er hatte keine Angst davor, was irgendjemand von ihm hielt. Warum? Weil es für ihn diesen alten Adam nicht mehr gab, weil er nämlich schon der neue Adam war. Er war ja ohne Sünde. Für ihn gab es diesen alten Adam, der sich davor fürchtet, was Menschen von ihm denken, gab es für ihn nicht. Das hatte mit ihm nichts zu tun. Das war nicht sein Sein. Jetzt bist du eine neue Schöpfung durch Jesus, identifiziert mit ihm. Gehört dieser alte Adam jetzt noch zu dir? Gehört diese Angst vor Ablehnung noch zu dir? Gehört diese Wichtigkeit, dieses Denken, oh, es ist mir so wichtig, was Leute sagen, oder auch dieses Gefühl, es ist mir so wichtig, was Leute sagen, gehört es noch zu dir? Nein. Wie wirst du frei davon? Ganz einfach. Indem du diesen Götzen, ist eigentlich ein Götze, was Menschen von mir denken, ist eigentlich ein Götze. Amen. Was Menschen von mir halten, ist in dem Moment ein Götze, weil es ist mir erst so wichtig. Also nehme ich diesen Götzen und sage, hey Götze, ich bin jetzt neu durch Christus, du gehörst nicht zu mir, ich sehe dich mit Christus für gekreuzigt an, gestorben, da hängst du am Kreuz. Das stirbt jetzt, beziehungsweise es ist bereits gestorben vor 2000 Jahren und ich sehe es jetzt ein für alle Mal in meinem Leben für gekreuzigt an. Amen. Was passiert in dem Moment? In dem Moment, wo du dich entscheidest, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, kannst du auch sagen, das kannst du es auch beschreiben. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung, in dem Moment, wo du dich entscheidest, dieses Bedürfnis nach Anerkennung sterben zu säen oder tot zu säen, für tot zu erachten, heißt es eigentlich, so sagt Paulus, es für tot zu erachten, für gekreuzigt zu erachten. In dem Moment wird die Kraft des Kreuzes in deinem Leben wirksam, weil nämlich Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist aus den Toten. Amen. Das heißt, was wird wirksam? Die Kraft des Kreuzes bewirkt Auferstehung in deinem Leben und plötzlich merkst du, wow, die Angst vor dem, was Menschen von mir halten könnten oder die Angst, dumm dazustehen, ist ja plötzlich weg. Im Ergebnis sagst du, Jesus hat mich befreit. Was hat dich befreit? Die Kraft des Kreuzes hat dich befreit. Alles andere ist Psychologie und ist nicht wirklich wirksam. Wirklich wirksam ist Jesus. Amen. Und Jesus ist die Kraft des Kreuzes. Alles andere sind Scheinhilfen. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, sind Hilfen, um mit dem alten Adam umzugehen. Aber viel besser, als mit dem alten Adam leben zu lernen, ist es, den alten Adam für tot zu erachten und einfach mit dem neuen zu leben. Amen. Wer ist der neue Adam? Christus, das heißt er. Christus ist der neue Adam. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Aus dem Kreuz fließt die Kraft für die Auferstehung. Amen. Und deswegen gilt, du bist mit Christus gekreuzigt, heißt es. Epheser 2, Vers 4, dann weiter. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, das heißt mit ihm gestorben sind, wir sind mit ihm gestorben. 2. Korinther 5, 14 heißt es, vor 2000 Jahren sind alle mit ihm gestorben. Alle sind mit ihm gestorben. Sogar die, die es noch nicht glauben und die es noch nicht wissen, sind mit ihm am Kreuz gestorben. Amen, es ist so. Sie glauben es nur noch nicht, deswegen wird die Kraft der Auferstehung in ihrem Leben noch nicht wirksam. Aber Fakt ist, dass sie alle mit ihm am Kreuz gestorben sind. So, also, du warst in den Vergehungen tot, das heißt, du hast dich mit Christus für gekreuzigt erachtet. Du siehst deinen alten Menschen für Christus mit gekreuzigt. Und da das so ist, bist du jetzt mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Amen. Das heißt, in dem Moment, wo das Kreuz sozusagen angewendet wird, in dem Moment wird die Kraft der Auferstehung wirksam. Amen. Alles, was das Kreuz versucht zu vermeiden, lässt die Kraft der Auferstehung letztendlich außen vor und lässt die Menschen damit zurück, doch mit ihrer eigenen Kraft versuchen zu müssen, mit Dingen fertig zu werden. Amen. Da muss es doch wieder aus eigener Kraft tun. Weil die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, fließt vom Kreuz her. Amen. Also, mit Christus gekreuzigt und damit mit Christus lebendig gemacht. Das heißt, was tust du jetzt? Du identifizierst dich mit seinem neuen Leben. Amen. Preist den Herrn, dass das Kreuz hinter uns liegt. Amen. Das Kreuz liegt hinter uns vor 2000 Jahren. Es ist übrigens auch leer. Ganz wichtig. Es ist leer, weil Jesus ist auferstanden. Amen. Wenn du dein ganzes Leben lang das Jesus am Kreuz anschaust, dann kriegst du eine falsche Vorstellung. Das ist die falsche Betrachtungsweise. Es ist gut, Jesus am Kreuz zu sehen und dich mit ihm identifiziert zu sehen, aber dann ist wichtig zu sehen, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, er ist auferstanden und du mit ihm. Du hast ein neues Leben, ein Auferstehungsleben. Halleluja. Frei von diesen Ängsten, frei von diesem Alten. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Was ist Neues geworden? Ein Sohn, wie Jesus ist in dieser Welt. Amen. Er der Erstgeborene, wir die vielen Brüder. Römer 8, 28 oder 29. Er der Erstgeborene, wir die vielen Brüder. Ein Sohn. Psalm 2, Vers 7. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. In dem Moment, wo Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat er dich gezeugt im Geist. Als den Sohn und als die Tochter Gottes. In dem Moment. Er hat dich gerechtfertigt mit ihm und er hat dich gezeugt in ein neues Leben hinein. In ein Auferstehungsleben. Jetzt lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Du hast jetzt nicht mehr ein menschliches Leben. Du bist jetzt nicht mehr ein normaler Mensch. Nein, nein. Sondern du bist jetzt ein Christusmann. Du bist jetzt eine Christusfrau. Du hast jetzt ein Christusleben. Du hast jetzt ein neues Leben. Du hast jetzt ein Auferstehungsleben. In dir wirkt jetzt die Auferstehungskraft. Verstehst du? Und manchmal, und um nochmal zum Kreuz zurückzuschauen. Manchmal ist es so, dass in bestimmten Bereichen vielleicht unserer Seele oder unseres Körpers die Auferstehungskraft noch nicht voll zum Durchbruch gekommen ist. Dann sollten wir uns immer wieder an das Kreuz erinnern und sehen, aha, die Kraft des Kreuzes, die macht sie wirksam. Amen. Und immer hinter die Dinge schauen. Wenn ich zum Beispiel gebunden bin, ja, an irgendeine Sache, was weiß ich, gebunden an einen Menschen zum Beispiel. Was ist das? Dahinter steckt der falsche Glaube, dass dieser Mensch so wichtig ist, dass ich den so unbedingt brauche, dass er für mich zum Götzen geworden ist. Wann werde ich frei von dieser ungesunden Bindung? In dem Moment, wo ich diesen Menschen im Geist mit Christus kreuzige. Das heißt nicht jetzt im Sichtbaren ihn um die Ecke bringe, ja? Nicht, dass er irgendwas falsch versteht. Aber innerlich sagst du, der hat für mich jetzt nicht mehr die Bedeutung. Das, verstehst du, es kann sogar dein Ehepartner sein. Das heißt nicht, auch nicht, dass er dich scheiden lässt. Aber entscheidend ist, dass er nicht mehr die Bedeutung haben kann, die dich an ihn bindet in einer ungesunden Weise, die dich abhängig macht, als Beispiel. Amen. Alles, was du mit dem Kreuz zur Deckung bringst, stirbt und damit durch die Kraft des Kreuzes kann etwas Neues in dir auferstehen. Also manche Menschen haben noch gar nicht erfahren, die leben mit irgendjemand zusammen, als Beispiel jetzt, auch manche Christen leben einfach mit irgendjemand zusammen, der überhaupt nicht gläubig ist und mit dem sie auch nicht verheiratet sind oder irgendetwas, und sie haben noch gar nicht erkannt, welche Freiheit und welches Leben Gott eigentlich für sie vorbereitet hat, in dem Moment, wo sie diese Person mal ans Kreuz geben. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Weißt du, das Geniale ist, Gott hat immer was Besseres für dich. Die Lüge des Teufels ist, wenn du den verlierst, dann hast du alles verloren. Aber Gott sagt, wenn du den mir gibst, dann gewinnst du alles. Oh, jo, jo. Weil dann beginnt das Auferstehungsleben nämlich in dir zu fließen. Vorher ist es das menschliche, das alte Leben, das in dir, zumindest in diesem Bereich, wirkt. Und dieses Leben, was bringt das alte Leben hervor? Die Bibel ist da übrigens sehr klar. Was bringt das alte Leben hervor? Römer 6, 23. Tod. Ziemlich drastisch, ne? Das heißt, die Frage ist eigentlich immer nur die. Du hast eigentlich die Wahl. Du kannst die Dinge jetzt gleich ans Kreuz bringen und sterben lassen. Oder du kannst warten, bis sie in deinem Leben noch mehr Tod produzieren und am Ende ist es eh tot. Du gewinnst nichts, wenn du es rauszögerst. Gar nichts. Du erntest nur ein bisschen mehr Tod. Aber das Ergebnis ist so oder so tot. Das Ergebnis der Wege der Welt ist so oder so tot. Egal wie lange du dir versuchst einzureden, dass es noch ein bisschen Leben hat. Aber am Ende ist es so oder so tot. Also sagst du, wie heißt es schön, Römer 8, 12 in einer Übersetzung, ich glaube, ich habe es jetzt nicht da in der Message-Übersetzung, heißt es, also, was machen wir? Das Beste ist doch einfach ein fröhliches Begräbnis unseres alten Menschen abzuhalten und mit dem Neuen weiterzugehen. Amen. Sag mal, ich halte ein fröhliches Begräbnis ab. Meines alten Menschen. Und ich gehe mit dem Neuen weiter. Dem Auferstehungsmenschen, dem Christusmenschen. Halleluja. Und den schauen wir uns jetzt weiter an. Amen. Und den schauen wir uns jetzt weiter an. In dem wirkt ein anderer Geist. In dem wirkt nämlich der Geist, Römer 8, 11, der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der wirkt in dem, der mit Christus gekreuzigt ist. In dem wirkt der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn der Geist, heißt es da Römer 8, 11, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, hier kommt das Leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, hier kommt das Leben. Jede Zelle deines Körpers, jede Faser deines Seins, jede Verästelung und jeder Winkel deiner Seele, hier kommt das Leben für deine Seele. Hier kommt das Leben für deinen Körper. Hier kommt das Leben für dich, mein Sohn. Amen. Hier kommt das Leben. Halleluja. Und in diesem Leben ist alles, was du brauchst. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Wir bleiben beim Auferstehungsleben. Aber in diesem Auferstehungsleben sind so viele Dinge eingeschlossen, die dir jetzt gehören und zur Verfügung stehen, weil das Alte gestorben ist, dass wir uns die einfach einzeln auf der Zunge zergehen lassen wollen. Amen. Bist du bereit für das volle Evangelium dessen, was du durch Christus alles hast? Amen. Bist du bereit, es zu nehmen? Wie gesagt, dem Nehmen des Neuen geht immer der Tod des Alten voraus. Wir schauen uns das ganz genau an. Wir haben das Evangelium in Kurzform, sehr gut, vorausgeschattet, schon im Alten Testament, und zwar in Psalm 103, Vers 1 bis 5. Ich nenne es das Evangelium in Kurzform. Eigentlich ist das Psalm 103, Vers 1 bis 5, ist eigentlich das kleine Evangelium. Nicht das Evangelium jetzt völlig umfassend, aber das Evangelium, was das betrifft, was wir durch Christus haben. Hier sind alle die Dinge, eigentlich die wesentlichen Grunddinge aufgelistet, die wir haben durch das Evangelium. Willst du wissen, was du hast? Frag mal deinen Nachbarn, willst du es auch wissen? Okay, dann schauen wir es uns an. Klassisch ist immer, hat schon der Reinhard Bonke hat immer gepredigt, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Das sind immer diese drei. Ich habe festgestellt, es sind mehr als drei Grunddinge. Psalm 103, Vers 1 bis 5 hat 5 Verse. Deswegen nenne ich das fünffache Evangelium. Amen. Halleluja. Also schauen wir es uns an. Psalm 103, Vers 1 heißt es, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Ja, weil er so ein wunderbares Evangelium uns gegeben hat, können wir ihn den ganzen Tag nur loben und preisen. Halleluja. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Alle. Also es ist wichtig, dass wir uns da einen umfassenden Überblick verschaffen. Über seine Wohltaten. Amen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die erste Wohltat. Nämlich der da vergibt alle deine Sünden. Das ist schon mal genial. Was bleibt noch übrig, wenn alle deine Sünden weg sind? Ein weißes Blatt Papier. Amen. Ein unbeschriebenes Blatt. Die Bibel nennt es die Gerechtigkeit Gottes. Amen. 2. Korinther 5, 21. Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Amen. Das heißt, in dem Moment, wo du dein altes sündiges Leben mit Jesus in den Tod gibst, steht ein neues unbeschriebenes Blatt auf. Amen. Römer 3, lesen wir Römer 3. Römer 3, 21 bis 27. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, nämlich Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus oder man kann auch übersetzen durch Glauben Jesu Christi. Und zwar für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Das war das alte Leben. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, also Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Ja, also als einen Ort, auf den wir schauen können, durch Glauben schauen können, so wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste und sie mussten einfach nur auf die Schlange schauen und in dem Moment wurden sie von der Plage geheilt. So hat Gott Jesus uns hingestellt, dass in dem Moment, wo wir nur auf ihn schauen, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Halleluja. Was heißt es? Das heißt, in dem Moment, wo du deinen alten Menschen mit Christus für gekreuzigt erachtest und anstatt auf deinen alten Menschen zu schauen, auf Jesus schaust, in dem Moment sind alle Sünden deiner Vergangenheit ausgelöscht. Unbeschriebenes Blatt. Gute Sache, hä? Alles ausgelöscht. Halleluja. Ja, sagst du, ja, Moment mal, aber wir müssen ja jetzt aber schon noch unsere ganzen alten Sünden auch bekennen, damit sie ausgelöscht sind. Weil heißt nicht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schau, die Sache ist ganz einfach die. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, nicht dein Bekenntnis ist es, was dich von der Sünde reinigt. Das ist ein Irrtum. Dein Bekenntnis, weil sonst wäre es wieder ein Werk, verstehst du? Nicht dein Sündenbekenntnis reinigt dich von der Sünde, sondern das Blut Jesu Christi reinigt dich. Die Gemeinschaft mit Jesus reinigt dich. Das Zusammensein mit Jesus reinigt dich. Das Schauen auf Jesus reinigt dich. Der Glaube an Jesus reinigt dich. Heißt es, dass wir deswegen unsere Sünden nicht mehr bekennen sollen? Das heißt es auch nicht unbedingt. Es kommt drauf an, verstehst du? Deine Sünde zu bekennen in bestimmten Fällen, wo dich Sünde drückt oder wo Sünden einfach dir bewusst werden, die dir vorher nicht bewusst waren, deine Sünde zu bekennen, ist eine Hilfe, die Gott dir gegeben hat. Amen. Ist nicht ein Zwang, verstehst du? Da muss man auch mit ein paar gesetzlichen Lehren an dem Punkt ein bisschen aufräumen. Weil manche lehren wirklich, wenn du nicht jede einzelne Sünde deiner Vergangenheit, bevor du gläubig warst, wenn du nicht jede einzelne Sünde bekannt hast, dann bist du nicht davon gereinigt. Und dann musst du wirklich Nachforschungen anstellen und am besten musst du Interviews führen mit all deinen Familienangehörigen, was du alles für Sünden begangen hast, weil du erinnerst dich ja gar nicht mehr an alles. Das heißt, ich habe festgestellt, wenn du da mal reingehst, dann wirst du irgendwann mal nie mehr fertig. Weil es tatsächlich so viele Dinge gibt, und irgendwann fällt dir dann ein, oh ja, stimmt, und als Kind, da habe ich einen Lolli von meiner Mama geklaut. Und okay, wenn dich der Lolli immer noch drückt, weißt du, dann sagt Vater, vergib mir, dass ich den Lolli geklaut habe, und dann stell dich auf 1. Johannes 1, Vers 9, weil Gott hat dir das als Hilfe gegeben. Definitiv gilt, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist auch wichtig, wenn du Christ bist. Amen. Wenn du Christ bist und du hast gesündigt und die Sünde drückt dich und du merkst, es trennt mich von Gott, dann bekenn deine Sünde und dann ist in dem Moment aber auch erledigt. Weil du bist nicht mehr Sünde, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Der Sünder ist am Kreuz gekreuzigt, auferstanden ist der Gerechte. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Sag mal, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Allein über die Gerechtigkeit Gottes könnte ich jetzt 5 Stunden predigen. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann in der Schule, in der Glory, weil da steckt so viel drin, verstehst du? Aber was ich dir heute einfach mitgeben möchte, ist einfach nur dieses Grundbewusstsein. Ein Sohn Gottes in Christus, eine neue Schöpfung, hat ein Grundbewusstsein. Ich bin gerecht. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Grundbewusstsein als Sünder und einem Grundbewusstsein als Gerechter. Das Problem ist, dass viele Christen rumlaufen mit einem Grundbewusstsein als Sünder und viele Leute in der Welt, die eigentlich Sünder sind, mit einem Bewusstsein der Gerechtigkeit rumlaufen. Komisch, da stimmt irgendwas nicht. Merkwürdig. Liegt daran, dass Christen teilweise entweder religiös belehrt sind oder das Evangelium nicht richtig verstanden haben oder nicht richtig verinnerlicht haben oder wie auch immer oder ein gesetzlicher Geist reingekommen ist oder sonst irgendetwas. Das Wort Gottes lehrt ganz klar, in dem Moment, wo du in die Gemeinschaft mit Christus kommst, wo du ihn annimmst als Herrn und Erlöser deines Lebens, wo du beginnst dauerhaft in Gemeinschaft mit ihm zu leben, wo du auf ihn schaust, wo du deinen alten Menschen für gekreuzigt erachtest, in dem Moment bist du der neue Gerechte. Du bist Gerechtigkeit. Dein neues Wesen, dein Auferstehungsleben ist Gerechtigkeit. Es heißt, Christus wurde gerechtfertigt im Geist, im Timotheusbrief, dort unten in der Hölle. Ja, als der Teufel sagte, hey, jetzt gehört er mir, hat Gott gesagt, Moment mal, gerechtfertigt im Geist, Halleluja. Und daraufhin konnte der Teufel, war es wie wenn ihm Jesus zwischen den Händen nach oben flutscht, ja, konnte ihn nicht mehr halten. Ist auferstanden. Und du mit ihm, du bist dem Teufel ein für alle Mal von der Schippe gesprungen. Halleluja. Ein für alle Mal entfleucht. Entglitten. Jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du warst unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt bist du unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Nämlich des Geistes der Auferstehung. Amen. Des Geistes der Gerechtigkeit. Des Geistes des Evangeliums, das diesen Tausch gemacht hat. Sünde weg, Gerechtigkeit rein. Und sogar nicht mal nur, weißt du, es ist dir nicht nur Sünde vergeben, sondern der ganze Sünder ist erledigt. Da hat es Luther nicht ganz richtig getroffen, muss man sagen. Da ist er noch ein bisschen im Alten hängen geblieben. Luther hat immer gesagt, ja, wir sind Sünder und gleichzeitig gerecht. Aber das geht nicht. Weil Jesus ist auch nicht gleichzeitig Sünder und gerecht, sondern Jesus ist 100% gerecht. Wenn du identifiziert bist mit Jesus, bist du gerecht. Du bist entweder Sünder oder gerecht. Sünder sind die, die Jesus nicht in sich haben. Gerecht sind die, die Jesus in sich haben und mit ihm leben. Amen. Somit ist es erledigt. Du bist kein Zwitter, verstehst du? Du bist nicht noch ein bisschen Sünder und ein bisschen schon gerecht oder gar manche lehren sogar, ja, du wirst immer gerechter. Ne? Du kannst gar nicht gerechter werden als Gott. Wie sollst du gerechter werden als Gott? Wenn du schon Gottes Gerechtigkeit bist in Christus, wie sollst du noch gerechter werden? Ich meine, noch gerechter als Gott, das ist ja noch schlimmer als päpstlicher als der Papst. Amen. Das geht nicht. Das heißt, du bist ein für alle Mal die 100%ige Gerechtigkeit Gottes. Und wenn dein Fleisch noch manchmal sündigt, dann hast du 1. Johannes 1, Vers 9. Amen. Als Hilfe, nicht als Zwang. Verstehst du? Du kannst auch mit Jesus gehen und du machst, weißt du, wie viele von euch haben schon mal gemerkt, dass sie vielleicht manchmal im Laufe des Tages Fehler machen oder Dinge, Einflüsse haben, die vielleicht nicht göttlich und nicht himmlisch sind, die ohne dass du jetzt vielleicht unbedingt jetzt sagen kannst, wow, da habe ich so richtig fett gesündigt. Amen. Verstehst du, hast irgendwo, weiß ich nicht, da war irgendeine Plakatwand und da war irgendein anzügliches Bild drauf und du hast ein paar Sekunden zu lang da drauf geschaut und schon ist in deiner Fantasie hat sich was festgesetzt. Was machst du dann? Schau, das, wenn du im Licht wandelst, so wie er im Licht ist, dann reinigt dich das Blut Jesu von aller Sünde. Das heißt, wenn in dem Moment, wo du auf Jesus schaust, wirst du gereinigt. In dem Moment, wo du in die Gemeinschaft mit Jesus gehst, kannst du sagen, hey, Herr, reinige mich von allem, was ich gesehen habe. Reinige mich von allem, was wo ich unbewusst vielleicht daneben lag oder wie auch immer. Reinige mich davon. Weißt du, du musst nicht unter einen Zwang kommen, alles immer ständig zu bekennen. Oh ja, jetzt habe ich wieder, oh, ich habe 5 Sekunden zu lange auf dieses Plakat geschaut. Ich muss wieder auf die nächste Beichte warten. Also da kommst du unter Zwang. Amen. 1. Johannes 1, Vers 9 ist nichts, um dich unter Zwang zu bringen, aber es ist dir gegeben als Hilfe. Amen. Ich glaube nicht die Lehre, dass 1. Johannes 1, Vers 9 nicht an Christen gerichtet ist. Ich glaube, dass es an alle gerichtet ist. Ich glaube, dass es an Christen und Nicht-Christen gerichtet ist. Es ist, wenn du den Zusammenhang liest, ist es auch vollkommen absurd, dass 1. Johannes 1 an jemand anders gegangen sein soll als 1. Johannes 2. Das ist alles an die Gerichte, wo Johannes schreibt, ich will, dass ihr Gemeinschaft mit uns habt. Ja, nämlich, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Natürlich ist es an uns gerichtet. Aber es ist nicht in einer gesetzlichen Weise an uns gerichtet. Verstehst du? Es ist nicht da an dich gerichtet, damit du unter einen Zwang kommst, ständig Sünden bekennen zu müssen. Amen. Halleluja. Sondern es ist eine Sache des Bewusstseins. Amen. Ich bin der gerechte Sohn Gottes. Und wenn, weißt du, und wenn du eben nicht nur 5 Sekunden auf das Plakat geschaut hast, sondern 20 Sekunden und vielleicht dir noch ein paar andere Gedanken dazu gemacht hast und es dann vielleicht tatsächlich sich tiefer in dir festgesetzt hat und du empfindest, wow, das trennt mich jetzt in der Gemeinschaft von Gott, dann hast du immer noch 1. Johannes 1, Vers 9. Dann kannst du sagen, Moment, hier steht, wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünde vergibt, ist ausgelöscht und mich reinigt. Das heißt, weg damit. Amen. Und das glaubst du, dann ist es dir als Hilfe gegeben. Eine Glaubenshilfe. Amen. Okay, also, was hast du bekommen? Erstens, du hast die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Nein, man muss sogar sagen, du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden, muss man richtigerweise sagen. Du hast Sündenvergebung bekommen und du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden. Das ist der erste Teil des Evangeliums. Das alte, sündige ist gekreuzigt, das neue, gerechte ist auferstanden. Zweitens, direkte Konsequenz. Ah, jetzt bin ich schon wieder woanders. Direkte Konsequenz, Psalm 103, Vers 3, ja, Vers 3, zweiter Teil. Der da heilt alle deine Krankheiten. Schau, steht direkt als nächstes. Also steht, warum? Warum steht es direkt als nächstes? Der da heilt alle deine Krankheiten, steht direkt als nächstes. Ganz einfach deswegen, weil wenn es keine Sünde mehr gibt in deinem Leben, wenn du nicht mehr Sünder bist, dann gibt's auch keine Grundlage mehr für Krankheit, sich in deinem Leben zu halten. Weil Krankheit kann sich nur auf der Basis der Sünde halten. Ich habe es mal so gelehrt, Krankheit ist wie die Pflanze, die auf der Wurzel der Sünde gedeiht. Auf der Wurzel der sündigen Natur. Und damit sage ich jetzt nicht, dass wenn irgendjemand krank ist, dass er dann irgendeine konkrete Sünde begangen hat und deswegen krank ist. Verstehst du? Das Evangelium ist eine freimachende Botschaft. Wenn jemand noch krank ist, heißt es noch nicht, dass er nicht genügend geglaubt hat oder so irgendwas, sondern, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, okay? Nur, dass du es schon mal weißt, ne? Aber Tatsache ist, im Evangelium, in der Sündenvergebung ist automatisch die Heilung von den Krankheiten inbegriffen. Es geht gar nicht anders. Weil worauf soll die Krankheit noch ihre Recht gründen, wenn es die sündige Natur nicht mehr gibt? Ich meine, war Adam im Garten Eden krank? War Eva im Garten Eden krank? Sind die Engel im Himmel krank? Ist Jesus krank? Der Vater? Schnupfen? Oder die 24 Ältesten ab und zu mal fallen ab und zu mal ein paar aus, weil sie erkältet sind oder so. Oh, als ich neulich im Himmel war, da waren nur 16 da. Die anderen 8, die hatten gerade die Grippe. Nein, gibt's nicht. Warum? Weil da, wo es einen Boden einen Boden der Gerechtigkeit Gottes gibt, kann sich Krankheit nicht halten. Ganz einfach. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Jetzt hast du den Zusammenhang mit der Sünde. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, du hast hier in zwei Versen, Jesaja 53, 4 bis 5, springt Jesaja ständig zwischen Sünde und Krankheit hin und her. Weil beides aufs Engste miteinander verbunden ist. Nicht in der Hinsicht, dass man sagen kann, das haben sie ja schon Jesus gefragt und gesagt, wer hat jetzt gesündigt? Seine Eltern oder er oder warum ist er jetzt krank? Nicht in diesem, weißt du, das ist immer für einen Mensch, der will immer so einen logischen Zusammenhang haben, verstehst du? Nein, es gibt eine Grundaussage der Bibel, wo keine Sünde ist, gibt es keine Krankheit. Wo die Gerechtigkeit ist, ist auch die Gesundheit. Amen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes und damit gehört rechtlich gesprochen, de facto, gemäß der geistlichen Realität seit 2000 Jahren, gehört Krankheit nicht mehr zu dir. Wie auch immer das momentan im Sichtbaren vielleicht noch beim einen oder anderen aussehen mag, das spielt keine Rolle. Das ist die geistliche Realität. Verstehst du? Ich passe nicht das Wort Gottes irgendwelchen sichtbaren Fakten an. Es gibt einen Unterschied. Fakten und Wahrheit. Fakten sind irgendwelche sichtbaren Dinge, die ein Arzt feststellen kann. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Die Wahrheit ist Geist. Und du solltest nie den Fehler machen, als Christ zu versuchen, das Wort Gottes deinen Erfahrungen anzupassen. Sondern du solltest vielmehr das Richtige tun und dich danach ausstrecken, deine Erfahrungen immer mehr dem Wort Gottes anzupassen. Und somit muss es unser Ziel und unser Bestreben sein, die Gemeinde Jesu immer mehr zu einer krankheitsfreien Zone zu machen. Amen. Es kann kein anderes Ziel geben. Sorry. Wenn du noch einfach bis an dein Lebensende gerne einfach immer krank sein möchtest, dann haben wir zwei verschiedene Ziele. Mein Ziel ist es nicht. Auch wenn ich dein Pastor bin in der Gemeinde, mein Ziel ist es, dich in Gesundheit zu führen, nicht in Krankheit. Weil das Wort Gottes das so vorgibt. Krankheit ist mit Christus auch gekreuzigt. Die Kraft der Heilung ist die Kraft des Kreuzes. Weil Krankheit ist mit Christus gekreuzigt. Amen. Übrigens auch deine Angst vor der Krankheit ist mit Christus gekreuzigt. Dein Götze Gesundheit ist auch mit Christus gekreuzigt. Nur nebenbei bemerkt. Weißt du, die Wahrheit Gottes ist immer so vielfältig. Ich versuche das immer so nahe zu bringen. Die schillert immer so. Verstehst du? Weil manche sagen dann immer ja gleich, jetzt sagt das Wort, dass ich gesund bin. Jetzt will ich ja endlich gesund sein. Und sie konzentrieren sich so sehr auf das Thema Krankheit, dass es schon wieder zum Götzen wird. Und Gott sagt, hey, dann lass es vielleicht einfach mal los. Lass einfach mal dein unbedingtes Fixieren auf Krankheit einfach mal los. Kreuzig's doch einfach mal. Kreuzig doch einfach mal deine Angst, dass du den Rest deines Lebens krank sein könntest. Wie machst du das? Indem du einfach sagst, Jesus, auch wenn ich den Rest meines Lebens krank bin, dann liebe ich dich trotzdem. Und ich folge dir trotzdem nach. Dann stirbt der Grund für die Angst am Kreuz. Amen. Das heißt, du wirst frei von der Angst vor Krankheit. Du wirst frei von dem Götzen Gesundheit. Und Gesundheit kann ganz anders fließen unter Umständen. Amen, weil vielleicht ist das ja die Blockade. Mal von der anderen Seite gesehen. Merkst du es? Okay, das hörst du nochmal an und dann wirst du es verstehen. Fakt ist, Krankheit ist am Kreuz gestorben, Gesundheit ist auferstanden. Mit Christus auferstanden sein heißt, mit Christus in göttliche Gesundheit auferstanden zu sein. Göttliche Gesundheit ist mehr als Heilung. Göttliche Gesundheit ist eigentlich ein Leben. Christen sind eigentlich nicht dazu bestimmt, vom Wort her, von Heilung zu Heilung zu gehen. Von Heilungswunder zu Heilungswunder. Sondern Christen sind dazu bestimmt, einmal ein paar Heilungswunder zu erleben und dann in göttlicher Gesundheit zu erleben. Weil wie viele von euch wissen, wenn du permanent in göttlicher Gesundheit lebst, brauchst du keine Heilungswunder mehr. Ist eine gute Sache. Dann ist beim Heilungsteam Platz für die Neuen, die noch nicht gläubig waren oder frisch dazugekommen sind, damit die geheilt werden. Amen. Damit sage ich jetzt nicht, dass du nicht zum Heilungsteam kommen darfst, auch wenn du schon länger gläubig bist. Verstehst du, das sage ich damit nicht. Aber das kannst du sehen, das Ziel des Wortes Gottes. Das Ziel des Wortes Gottes ist, dass die Gemeinde Jesu als eine krankheitsfreie Zone sich sieht. Amen. Halleluja. Okay. Drittens. Müssen wir weitermachen. Drittens. Was haben wir noch? Drittens, Psalm 103. Wo sind wir? Gehen wir wieder zurück. Psalm 103. Zweitens war die Krankheit. Drittens, der dein Leben erlöst aus der Grube. Oi. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Was heißt es? Es spricht von Freisetzung. Es spricht von Befreiung. Es spricht von Befreiung von Abhängigkeit, Befreiung von Knechtschaft, Befreiung von Bindung. Alles, was dich gebunden hat im alten Leben, ist mit Christus gekreuzigt und darf dich jetzt nicht mehr binden. Du bist in Christus sowas von frei, dass es den Menschen in der Welt, die denken, sie wären frei, dass es denen schummrig wird, wenn sie sehen würden, wie frei du bist. Amen. Du bist sowas von frei von jeder Abhängigkeit, von jeder Bindung, von jedem Gefühl und du musst das in Anspruch nehmen. Von jedem Bedürfnis. Du bist sowas von frei von jedem Bedürfnis. Ja, aber ich brauche das und das. Das ist noch nicht das Auferstehungsleben. Das, weißt du, der Punkt ist der, wir halten Gott immer für so einen alten Knauser, der uns nichts Gutes geben will. Und dann denken wir, wenn wir irgendwelche Bedürfnisse abgeben, loslassen, sprich mit Christus kreuzigen, das ist eigentlich das, was passiert, beziehungsweise für Gekreuzigte achten, weil es ist eh schon passiert. Alle diese Bedürfnisse sind ja dann alter Mensch. Und wir denken immer, wenn wir die Dinge kreuzigen mit Christus, dann bekommen wir nichts dafür. Dabei sagt er, alles, was du um meinetwillen verlässt, in Markus 8 sagt er, alles, was du um meinetwillen verlässt, es wirst du hundertfach wiederbekommen, und zwar in diesem Leben. Vielleicht musst du einfach mal einmal dein Bedürfnis nach Urlaub kreuzigen und Gott wird dir so viel Urlaub geben, wie du in deinem ganzen Leben nicht gehabt hast. Ja, Amen. Es kann sein, aber solange du so dran feststellst und sagst, Herr, das kann nicht sein, das ist ungerecht, ich habe schon so lange keinen Urlaub mehr gehabt. Weißt du, dann kreuzigst, lass es, weißt du, ich muss mich selber noch korrigieren, weil es ist falsch ausgedrückt. Nicht kreuzige es, sondern sieh es für gekreuzigt an. Sieh es für gestorben an. Es ist gestorben. Und du lebst jetzt ein neues Leben, ein viel besseres Leben. Ein Leben der Freiheit. Ein Leben der Freiheit von Bindung. Ein Leben der Freiheit von dämonischer Bindung. Ein Leben der Freiheit. Weißt du, all diese Bindungen sind mit Christus gekreuzigt. Amen. Wir sind frei. Amen. Sag mal, ich bin frei. Das ist wichtig, das ist dein Sein. Da merke ich schon, wenn du jetzt so bekennst, ich bin frei, dann sagen manche schon, was? Das soll ich bekennen, ich bin frei. Ich bin doch gar nicht frei. Ich brauche nur da Befreiung und da brauche ich noch und da und das ist noch in meinem Leben. Beginnen wir mit der Wahrheit. Okay? Beginnen wir mit der Wahrheit. Ich sage immer so, immer schön bei der Wahrheit bleiben. Was dein Gefühl sagt oder was deine Umstände momentan sagen oder die von mir aus auch die Fakten, die irgendein Psychiater festgestellt hat oder irgendein Arzt oder sonst irgendjemand, das ist mal, lassen wir das mal da hinten. Beginnen wir mit der Wahrheit. Bauen wir uns ein Bewusstsein der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und was wird die Wahrheit machen? Sie wird euch frei machen. Amen. Das heißt, wir brauchen ein Bewusstsein der Wahrheit und nicht ein Bewusstsein des Gefühls und dessen, was jetzt noch vielleicht irgendwo im Sichtbaren ist. Ja, ich fühle mich aber so, noch so müde, ich fühle mich aber noch so schlapp, ich fühle mich aber noch so schwach. Die Wahrheit ist, mit Christus ist das alles gestorben und gekreuzigt. Du bist sowas von fit, sowas von frisch, sowas von stark, sowas von gesund, sowas von verherrlicht, dass es den Teufel mit den Ohren schlackern lässt. Du bist der Albtraum des Teufels. Wow. Sag mal zu den Nachbarn, so wie du ausschaust, bist du wirklich der Albtraum des Teufels. Ja. Wie muss man ausschauen, um der Albtraum des Teufels zu sein? Am besten so richtig fröhlich, so richtig frei, so richtig frisch, so richtig voller Energie, voller Power. Bist der Albtraum des Teufels. Halleluja. Halleluja. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Jetzt komme ich schon zum vierten Punkt. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Da hört es bei vielen schon auf, weißt du? Ist das etwa auch in der Erlösung mit inbegriffen, der mit Gutem sättigt dein Leben? Ist Wohlergehen, gar Wohlstand, ist es im Kreuz mit inbegriffen? Ist tatsächlich die Armut, der Mangel auch mit Christus gekreuzigt? Ist es nicht besonders fromm oder besonders religiös oder besonders gut, wenn man als Christ arm ist? Warum sagt dann 2. Korinther 8, Vers 9, dass Christus um unsretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden? Warum war Christus zu seinen Lebzeiten, als er hier über diese Erde ging, überhaupt nicht arm? Weißt du, Christus wurde nur am Kreuz arm. Davor war er nicht arm, sonst hätten sie definitiv nicht um sein Gewand noch am Kreuz noch gewürfelt. Wenn es einfach nur ein alter Fetzen gewesen wäre, so wie manche Christen das noch tragen, dann hätten sie darum nicht gewürfelt, verstehst du? Es hätte sich nicht gelohnt. Ich glaube, dass dieses Gewand von Jesus mindestens so viel wert war, wie heute ein Maßanzug wert wäre oder so. Verstehst du? Deswegen haben sie drum gewürfelt. Das heißt, in Lukas 8, glaube ich, heißt es, dass viele oder einige reiche Frauen mit Jesus zogen und ihm mit ihrer Habe dienten. Wie arm bist du, wenn du reiche Leute hast um dich herum, die dir alle mit ihrer Habe dienen? Die sagen, ach, Herr Meister, brauchst du das? Ah ja, das haben wir auch. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Bist du dann arm? Sag mal, du hast so ein paar Trumps um dich herum, die dir alle mit ihrer Habe dienen. Ja, so musst du dir das vorstellen. So war es bei Jesus. Der hatte keinen Mangel. Der musste nur sagen, hey, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Dann war es da. Amen. Also Jesus war nicht arm, aber er wurde arm. Er wurde arm am Kreuz. Deswegen hat er sein Gewand abgegeben. Er wurde arm. Er wurde so arm, dass er gar nichts mehr hatte. Er wurde 100% arm am Kreuz, damit unsere Armut mit ihm am Kreuz stürbe. Ist jetzt Konjunktiv, ja? Stürbe. Sagen wir zu einem Nachbarn, stürbe. Damit unsere Armut mit ihm am Kreuz stürbe und wir durch seine Armut reich würden. Das heißt, was ist das Auferstehungsleben? Wenn die Armut gekreuzigt ist, was bleibt dann übrig? Reichtum, Wohlergehen, Wohlstand. Geliebter, 3. Johannes 2, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, so wie es auch deiner Seele wohl geht. Das heißt, der Plan Gottes für die Christen ist nicht Armut. Der Plan Gottes für die Christen ist nicht Mangel, sondern der Plan Gottes für die Christen ist Fülle, ist Überfluss, ist sogar Reichtum. Auch wenn viele Christen das Wort Reichtum schon gar nicht aussprechen können, weil sie sagen, oh, Reichtum, das klingt so unheilig, das klingt so, ah, da, weißt du, der Reichtum ist nicht das Problem, die Liebe zum Reichtum ist das Problem. Vielleicht musst du erstmal deine Liebe zum Reichtum kreuzigen, bevor Gott dich segnen kann. Vielleicht musst du erstmal deinen Geiz kreuzigen, bevor Gott dich segnen kann. Deinen schwäbischen Spargeist. Deine Angst ums Geld, vielleicht musst du die erstmal kreuzigen, damit sie überhaupt fließen kann. Amen. Vielleicht musst du erstmal lernen, was es heißt, Gott zu geben, damit dieser Geist gekreuzigt ist. Amen. Und du aufhörst, Gott immer nur ein Almosen zu geben und zu glauben, dass somit das neue Leben des Wohlstandes in dir fließt. Dabei bist du die ganze Zeit selber dabei, deine Kröten beisammen zu halten und nach schwäbischen Maßstäben deine Finanzen in Ordnung zu bringen. Für alle Nicht-Schwaben, die uns natürlich auch zuhören in reichem Maße, muss ich sagen, wir gehen euch mit gutem Beispiel voran. Ja? Die Angst ums Geld ist auch gestorben. Der Geiz ist gestorben. Warum? Weil die Armut gestorben ist. Die Angst ums Geld ist eigentlich ein Armutsgeist. Die Angst, was zu verlieren, wenn ich es Gott gebe, ist ein Armutsgeist. Die Angst, wenn ich Gott irgendetwas gebe für seine Projekte oder für sein Reich, die Angst, dass es mir nicht mehr reichen könnte, wenn ich meinen Zehnten Gott gebe, ist ein Armutsgeist. Ist ein Armutsgeist, weil damit drückst du ja Gott das absolute Misstrauen aus, dahingehend, dass du sagst, von 90%, du schaffst es nicht, mich von 90% leben zu lassen. Das schaffst du nicht. Ist ein Armutsgeist. Amen. Und zwar völlig egal, ob du jeden Monat 10.000 Euro verdienst oder 1.000 Euro. 10% sind immer 10%. Nur bei 10.000 Euro klingen sie noch mehr. Deswegen ist manchmal für die mit 10.000 Euro im Monat manchmal schwieriger, ihren Zehnten zu geben, weil es ihnen so nach so viel aussieht. Du sagst, ach, ich habe eh bloß 500 Euro, die 50 Euro, naja, die kann ich auch noch loswerden. Das ist manchmal leichter. Psychologisch, seelisch. Geistlich sagt Gott, ich schaue aufs Herz. Amen. Geistlich ist entscheidend, dass du Gott vertraust. Geistlich ist entscheidend, dass du den Geist des Mangels mit Christus für gekreuzigt erachtest. Er wurde arm, damit du durch seine Armut reich würdest. Wohlstand ist dein Erbteil, es gehört dir. Amen. Und jetzt kommt noch das Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben jetzt gehört, alle deine Sünden sind vergeben, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Er heilt alle deine Krankheiten, du hast die Gesundheit Gottes. Du bist befreit von allen Bindungen und Abhängigkeiten. Die Freiheit Gottes gehört dir. Der Wohlstand Gottes gehört dir und die Armut ist gekreuzigt. Und fünftens, das gefällt mir besonders gut. Das ärgert immer die Religiösen so, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, das steht trotzdem da. Heißt es, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Halleluja! Steht da! Amen! Scheiß ganz einfach. Der Tod ist am Kreuz besiegt und somit ist der Verfall am Kreuz besiegt. Amen. Deine Angst vorm Tod ist auch am Kreuz besiegt, weil du lebst ja ewig in der Herrlichkeit. Halleluja. Du hast nur zu gewinnen. Wenn du stirbst, hast du nur zu gewinnen. Paulus sagt, Sterben, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Also kannst nur gewinnen. Amen. Der Verfall ist gekreuzigt mit Jesus am Kreuz. Paulus sagt an einer Stelle, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Was heißt es? Du bist, mit anderen Worten, als ein Sohn Gottes in Christus, bist du vollkommen unabhängig von deinem Alter. Ich sage immer so, ich habe eigentlich immer das gleiche Alter in Bezug auf Gott. Weißt du was? In Bezug auf den Vater bin ich seit Jahrzehnten wie ein 10-jähriger Junge. Ich bin wie ein 10-jähriger Junge. Meine Beziehung zum Vater ist wie die eines 10-jährigen Jungen zu seinem Vater. Und es wird so bleiben, auch wenn ich 80 bin. Ich bin ein 10-jähriger Junge. Du kannst auch sagen, ich bin ein 8-jähriger, oder es ist mir egal. Ich stelle mir das so vor. Ist egal, verstehst du? Ich will dir nur damit sagen, das Alter spielt keine Rolle. Ich bin ein 10-jähriger Junge in Bezug auf meinen Vater. Und in Bezug auf mein Leben, wo so mein Stand im Leben momentan ist, da stelle ich es mir immer so vor, ich bin jetzt so zwischen 25 und 30. Das heißt, ich habe jetzt so meine Ausbildung hinter mir und starte jetzt so richtig durch. Amen. Was nicht heißt, dass ich nichts mehr lernen muss. Aber ich starte jetzt so richtig durch. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, ich habe mich entschieden, dieses Bewusstsein werde ich auch noch haben, wenn ich 80 bin oder 90 bin. Weißt du, so wie Kaleb, der sagte, hey, wo ist der nächste Berg, den ich erstürmen kann? Amen. Amen. Verstehst du, nagel mich jetzt nicht fest auf diese Jahreszahlen. Ich will dir damit sagen, du bist in Christus vollkommen alterslos. Was dein äußerer Körper vielleicht zwischendurch macht oder wie der sich so entwickelt, ist mal nicht so wichtig. Auch das ist übrigens mit Christus gekreuzigt. Die Abhängigkeit vom Äußeren. Du bist nicht abhängig vom Äußeren. Weißt du, das Geniale ist, Gott in seiner Herrlichkeit und in seiner Gnade, in seiner Liebe tut manchmal solche Zeichen übernatürlicher Verjüngung. Dass Leute tatsächlich übernatürlich verjüngt werden, dass sich Falten auflösen in der Herrlichkeit, dass sich Fett auflösen in der Herrlichkeit. Haben wir alles schon erlebt, in vielfältiger Art und Weise. Aber das macht er nicht, um uns wiederum abhängig zu machen vom Äußeren, sondern er macht es als ein Zeichen dafür, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Dass es in Christus kein Alter gibt. Dass in Christus dein natürliches Alter vollkommen unbedeutend ist. Da drin ist vollkommen unbedeutend. Was dich im Spiegel anschaut, du bist vollkommen unabhängig und frei von dem, was dich im Spiegel anschaut, weil da drinnen bist du von mir aus dieser 10-jährige Sohn des Vaters und dieser 25-jährige Senkrechtstarter, der jetzt durchstartet im Leben. Amen. Das ist dein Leben. Halleluja. Und das ist inbegriffen im Kreuz von Golgatha. Amen. Das ist inbegriffen. Er sagt, deine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Wie ist es beim Adler? Beim Adler ist es so, irgendwann mal kommt er, wenn er so in die Jahre kommt, dann fängt er an, sich zu mausern, glaube ich, wie man das nennt, glaube ich. Also der rupft sich irgendwie die Federn aus, so, ne? Und dann wächst ein neues Federkleid nach. Ne? Das heißt, immer mal wieder musst du mal wieder sagen, so, jetzt ist wieder mal alles neu in meinem Leben. Amen. Immer mal wieder musst du, wenn du merkst, du kommst in so einen Modus rein, oh ja, jetzt bin ich da schon seit Jahren, bin ich jetzt so unterwegs, das bin ich jetzt und das ist jetzt so. Weißt du, wenn du so eingefahren wirst. Eingefahrenheit ist kein evangeliumsgemäßer Zustand. Manche Gemeinden sind tatsächlich so eingefahren, dass sie ein Widerspruch zum Evangelium in sich sind. Amen. Weil Eingefahrenheit ist kein evangeliumsgemäßer Zustand. Da ist dringend eine Mauser dran, da muss mal wieder alles ausgerissen werden und wieder völlig neu angefangen werden. Amen. Immer wieder neu. Schau, jetzt bei Glory Life zum Beispiel haben wir jetzt vor ein paar Wochen das ganze Glory Life im Äußeren umgestellt. Wir haben angefangen mit den Glory-Häusern, wir haben angefangen mit der Schule und so weiter, wir haben die ganzen Zeiten umgestellt. Ist wieder neu. Verstehst du? Ich sage nicht, dass es da aufs Äußere ankommt, dass man jetzt ständig alle Jahre alles im Äußeren umschmeißen muss. Ich sage nur, das ist ein Ausdruck davon, dass wir ständig erneuert werden. Jede Bewegung, die irgendwann mal stehen bleibt, jedes Wirken des Geistes, das irgendwann mal einfährt, ist kein Wirken des Geistes mehr. Jede Bewegung, die irgendwann mal nichts Neues mehr lernt, die nicht mehr vorwärts geht, ist am Sterben. Entweder bist du am Sterben oder du bist im Herrlichkeitsleben. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Du kannst immer gucken, weißt du, kannst es in dir selbst, weißt du, ich sehe das manchmal bei mir selber, ich analysiere mich manchmal, weißt du, von der Seele her. Ich hatte schon viele Phasen in meinem Leben, da musste ich mir ehrlich sagen, wow, Seele, so wie du drauf bist, du bist irgendwie gerade auf dem absteigenden Ast oder was? Du bist am Sterben hier. Und dann sage ich, Moment mal, das ist kein göttlicher Zustand, so geht's nicht, hier muss mal wieder Leben rein in die Bude. Frisch, neu, auf geht's, los, weiter geht's, Frisches, Neues. Hunger. Dann spreche ich mir Hunger, sage ich, Herr, mehr, weiter, da gibt es noch so viel mehr. Weißt du, und wenn mir dann wieder bewusst wird, wie viel ich von Gott noch nicht erkannt habe, was es alles gibt, in Gott noch zu erkennen, dann denke ich, wow, hoffentlich reicht mir dieses Leben aus. Nein, es reicht nicht aus, du brauchst die Ewigkeit dazu. Aber verstehst du, das Herrlichkeitsleben ist ständig in Bewegung. Deine Jugend erneuert sich ständig wie ein Adler. Wenn du mit dem Herrlichkeitsleben in Berührung kommst, ist vollkommen egal, wie alt du bist, du startest völlig neu durch. Amen. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Egal, wie alt du bist, du hast erlebt, Gott hat dich wieder neu, lass mich mal sehen. Gott hat dich neu durchstarten lassen. Weißt du, ich hatte ein paar Phasen in meinem Leben, wirklich, da dachte ich, jetzt ist mein Leben irgendwie zu Ende. Das erste Mal dachte ich das, da war ich 18. Ja, wirklich. Da dachte ich, mein Leben ist zu Ende. Ich bin zu Gott gekommen, damals, zu Gott gekommen. Und dann habe ich meine Jugend angeschaut, die Jahre davor, waren da noch nicht so viele, aus heutiger Sicht war es eigentlich gar nicht so viel, aber die Jahre davor habe ich gedacht, meine Güte, alles verpasst, alles verpatzt, alles falsch gemacht, zu Ende, keine Chance mehr. Und Gott musste mir zeigen, hey Junge, jetzt ist das Alte gekreuzigt und etwas Neues ist auferstanden, jetzt geht's erst richtig los. Amen. Und dann bin ich später irgendwann mal in meinem geistlichen Leben, bin ich wieder an so einen Punkt gekommen, da war ich schon einige Jahre älter, dachte ich wieder, irgendwie, ich bin in der Sackgasse. Mein Leben ist zu Ende, es geht nicht mehr weiter. Und dann wurde mir da schon bewusst, irgendwie, das habe ich doch schon mit 18 gedacht. Und damals war es auch eine Lüge. Also warum soll es jetzt wahrer sein? Und ich sage dir, wenn du 60 bist und das denkst, ist es genauso eine Lüge, wenn du es mit 40 denkst oder mit 20 denkst oder mit 80 denkst oder mit 90 denkst. Sondern die Wahrheit in Christus ist, das Leben in Christus ist jetzt, heute hier, vollkommen neu, frisch, lebendig und du startest voll durch. Amen. Halleluja. Und das bist du. Amen. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Das müssen wir zum Schluss bekennen. Und dann machen wir Pause und Irina macht die zweite Stunde. Halleluja. Aber das müssen wir bekennen zum Schluss. Weil das ist so wichtig. Weißt du, auch wenn du in diese Schule jetzt dich angemeldet hast, in der Glory Life Schule, ich sag dir, nimm es wirklich wieder als einen neuen Start. Nimm es als ein neues Abheben. Nimm es als eine neue Dimension, in die Gott dich führt. Nimm es nicht einfach nur so, naja, mal schauen, ob das jetzt irgendwas verändert in meinem Leben oder so irgendwas. Weißt du? Sondern du triffst die Entscheidung, weißt du, du triffst die Entscheidung, wie Neues in deinem Leben aussieht oder wie alt. Weißt du, du musst diese Gefühle des Alters entlarven. Amen. Du musst diese Gefühle des, oh, habe ich verpasst, habe ich nicht geschafft, habe ich was auch immer, habe ich versagt, war nix, dies und jenes. Das musst du hinter dir lassen. Verstehst du? Es ist immer die Lüge. Gott beginnt immer mit dir an dem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. Weißt du, das ist wie, ich sag's immer so, ich mach's immer im Vergleich, es ist wie mit dem Navigationssystem im Auto. Wenn du dem Navigationssystem das Ziel eingibst, dann wird dich dieses Navi immer zum Ziel führen, egal wie du zwischendurch mal falsch abbiegst oder was du zwischendurch mal für Umwege fährst. Amen? Das ist so treu, dieses Navi. Ich sage, das Navi ist fast so treu wie Gott. Ich will jetzt nicht sagen, das Navi ist Gott, aber sonst wäre es wieder ein Götze, aber... Aber das Navi ist sowas von treu, selbst wenn du fünfmal falsch abbiegst, am Ende sagt er wieder, ja, neu berechnet, biegen Sie halt die nächste rechts ab. Das heißt, du hast immer einen Weg vor dir, der dich zum Ziel führt. Vielleicht sagst du jetzt, ja, die letzten 10 Jahre, ich weiß auch nicht, wo ich da unterwegs war, irgendwie in der Wüste oder keine Ahnung, vollkommen verkehrt unterwegs, hab mich bei den Schweinen gesuhlt oder was auch immer. Verstehst du? Vollkommen egal, jetzt ist neu. Ja. Amen. Sag mal, danke, Vater. dass ich jetzt und hier vollkommen neu bin in Christus, weil mein altes Leben mit Christus gekreuzigt ist. Es ist gestorben. Und die Kraft des Kreuzes hat mir die Auferstehung gebracht. Und so bin ich jetzt mit auferstanden mit Christus. Und ich lebe jetzt ein neues Leben. Brandneu. Frisch. Jung. Meine Jugend erneuert sich. Wie ein Adler. Jeden Tag neu. Ich starte voll durch. Und ich sage, Papa, was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Ich gehe hinein. Ich vertraue dir. Ich bin neugierig. Ich bin wie ein Kind. Weil ich weiß, Papa, dass du nur Gutes für mich hast. Und das will ich alles. Alles, alles, alles. Und ich danke dir, Vater, dass du kein Gutes mir vorenthältst. Nichts. Du bist so ein guter Vater. Und ich liebe dich. Und ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Woo! Yes. Halleluja. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Schicke. Schicke die in den Himmel rein. In Jesu Namen. Schicke die in den Himmel rein. Und schicke dich in 7 Minuten Pause. Amen. Und dann geht's weiter.